Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Wer vom Bauhaus redet, ohne an die Shoah zu denken, soll bitte die Klappe halten. Es wurden nicht nur das Bauhaus und seine Meister aus Weimar, Dessau und Berlin vertrieben, sondern auch die Schülerinnen und Schüler. Ihre Architektur, Kunst und Gestaltung wurde von den Deutschen als entartet oder als Kulturbolschewismus verunglimpft. Sie wurden verfolgt, weil sie nicht in das Bild der Rechten passten, wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, weil sie anderer Meinung waren oder weil sie einfach etwas gegen Nazis hatten. Mindestens 16 Bauhäusler wurden direkte Opfer rechter Ideologie, saßen in Knästen und Konzentrationslagern, viele konnten vor den Nazis fliehen. Es gab auch einige, die sich mit den Rechten arrangierten, ihnen gehorchten oder verstummten. 17 Bauhäusler wurden von den deutschen Faschisten ermordet. Mehrere Bauhäusler gingen in den Widerstand, manche in den Untergrund. Einer von ihnen, der Dessauer Bauhäusler Max Gebhardt, gestaltete 1932 unter Regie von Max Kailsson das Logo der antifaschistischen Aktion. Die Einflüsse vom Bauhaus sind klar zu erkennen. Bis heute gibt es unzählige Abwandlungen des ursprünglichen Logos. Es ist mittlerweile weltweit zu finden und gehört mit all seinen Variationen zu den bekanntesten politischen Zeichen. Das Logo der antifaschistischen Aktion ist somit wohl das berühmteste Werk eines Bauhäuslers. Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Viele Grüße an die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, FSK und Querfunk. Allen Hörerinnen und Hörern von Radio Lotte in Weimar kann ich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon ein frohes neues Jahr wünschen. All die, die die Wutpilger-Streifzüge regelmäßig hören, erinnern sich vielleicht daran, dass ich im September eine Wutpilger-Ausgabe der Geschichte des Bauhaus gewidmet habe. Es war eine Ausgabe, die sich insbesondere den linken Debatten um das Bauhaus gewidmet hat. Nun ist in der Zwischenzeit ausgerechnet das Dessauer Bauhaus in die tagespolitische Debatte geraten. Anfang November sollte die antifaschistische Punkband Feine Sahne Fischfilet ein Konzert in der Kantine des Dessauer Bauhauses spielen. Das Ganze sollte Teil einer Konzertreihe des ZDF sein. Doch es sollte anders kommen. Nachdem die AfD und andere rechte Gruppen auf den linksextremen Hintergrund von Feine Sahne Fischfilet hingewiesen haben, knickte die Dessauer Bauhausstiftung ein und versagte die Nutzung ihrer Räumlichkeiten. Das Ganze wurde dann auf politischer Ebene breit diskutiert und dabei hat sich auch eine Gruppe zu Wort gemeldet mit dem Namen Besorgte Bauhäusler. Von denen stammt der kurze Text, den ihr zum Eingang gehört habt. Dem Hinweis, dass das Antifa-Logo von einem Bauhäusler stammt, will ich in dieser Sendung nachgehen und es soll hier in der kommenden Stunde um zweierlei gehen, um die Geschichte der antifaschistischen Aktion und die Geschichte desjenigen, der ihr Logo entwarf. Dazu begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. We'll be right back. Die Linke muss antifaschistisch sein. Ein Leitspruch, der sich in zwei Hinsichten begründen lässt. Erstens, Faschismus, rechte Bewegungen und ihre Ideologien sind ein besonderes Problem, das sich nicht als Nebenwiderspruch abtun lässt und das sich nicht mit dem Verweis auf die Revolution einfach erledigt. Rassisten, Nazis, Faschisten stehen dem sozialen Fortschritt und einem guten Leben im Weg. Zweitens, auch Faschisten und Neofaschisten greifen antikapitalistische Versatzstücke auf, labeln sich als sozialistisch oder revolutionär. Deshalb muss eine fundierte Kritik des Kapitalismus den Unterschied zu ihrem rechten Gegenpart klarmachen. Aber das Schlagwort des Antifaschismus ist billig zu haben. Welcher bürgerliche Politiker, welcher ehrliche Polizist wäre nicht gegen Nazis? Antifaschismus ist Legitimation des Bestehenden ohne Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Antifaschismus ist inhaltsleer ohne Kritik der politischen Ökonomie. Antifaschismus ist wirkungslos ohne Klassenkampf. Antifaschismus ist beschränkt ohne Politisierung der Ästhetik. Um einer bloßen Verschlagwortung des Antifaschismus entgegenzuwirken, ist eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Antifaschismus angebracht. Und wer diese Geschichte aufrollt, wird auch erkennen, es ist eine Tradition, die ihrerseits kritisch aufgearbeitet werden muss. Ein Blick auf die Ursprünge des Antifaschismus in der Weimarer Republik. Ja, also der Begriff Faschismus kommt ja bekanntlich aus Italien, wo die ersten Faschisten auftauchten, die im Übrigen sehr viel mit den Futuristen zu tun hatten. Da gibt es auch einige Sachen, die deckungsgleich waren. Also diese Kunstbewegung geht da ganz deutlich mit hinein. Und die Bewegung von Mussolini war also sehr populär. Und so wurde auch dieser Begriff Faschismus bzw. Antifaschismus aus Italien nach Deutschland importiert, weil dort ja der italienische Faschismus schon Anfang der 20er Jahre die Macht an sich genommen hat. Und dann wurde der sozusagen als polemischer Kampfbegriff eingeführt von der KPD. Und es wurde nicht differenziert zwischen verschiedenen nationalistischen Gruppen oder überhaupt, wurde überhaupt gar nicht differenziert. Also für die KPD waren alle Organisationen und Gruppierungen, außer sie selbst, faschistisch. In erster Linie natürlich die SPD, gegen die sich also die Politik der KPD ja dann besonders in besonderem Maße gerichtet hat. Faschistisch selbst hat sich keine rechte Organisation in Deutschland von sich aus genannt. Das lag zum einen daran, dass Italien Kriegsgegner war im Ersten Weltkrieg und man sich natürlich nicht an Kriegsgegner als allein aus nationaler Sicht stellen konnte. Außerdem gab es da viele Unterschiede, weil jede dieser nationalistischen Organisationen ja andere ideologische Dinge für sich da als wichtig empfunden hat. Hitler allerdings hat sich schon recht früh auf den italienischen Faschismus bzw. auf Mussolini vor allen Dingen bezogen, der so eine Vorbildfunktion für ihn persönlich hatte. Und von daher ist dann auch der Link sozusagen entstanden, der Zusammenhang. Aber wie gesagt, der Begriff Antifaschismus ist eigentlich von der KPD eingeführt worden als polemischer Kampfbegriff gegen den Kapitalismus im Grunde genommen. Bernd Langer ist Aktivist, Künstler, Schriftsteller. Seit den 70er Jahren ist er aktiv in der autonomen Bewegung. Seit Anfang der 80er Jahre bemüht er sich um antifaschistische Vernetzung und Bündnispolitik. Er ist Teil der legendären Gruppe Antifa M, die von 1990 bis 2004 existiert. Der politische Aktivismus ist für Bernd Langer auch eine ästhetische Auseinandersetzung. Er gründet das Projekt Kunst und Kampf. Seit Beginn seiner politischen Aktivitäten setzt sich Bernd Langer auch mit der Geschichte der radikalen Linken auseinander. Dies bedeutet insbesondere auch eine Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik. Keine politische Bewegung in der Weimarer Republik, die nicht auch ihre bewaffnete Fraktion gehabt hätte. Gegen den Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, den Stahlhelm und die SA tritt auf die Bühne der Rote Frontkämpferbund. Der Rote Frontkämpferbund ist entstanden 1924 in Konkurrenz zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, der vor allen Dingen von der SPD und der DDP, Deutsche Demokratische Partei, war eine linksliberale Organisation. Also die hauptsächlich, konnten auch andere Leute noch Mitglied werden, aber die haben das hauptsächlich getragen. Idee war, nach dem Mitteldeutschen Aufstand und den anderen Aufständen, die es ja vorher schon gegeben hat, aber speziell nach Mitteldeutschen Aufstand, das war 1921, eine Organisation zu schaffen, die praktisch als Reserve Reservoir da war, um polizeiliche Aufnahmen zu übernehmen. Und es war sogar daran geplant, dass Mitglieder des Reichsbanners peu à peu, also Polizisten werden, was auch teilweise so tatsächlich gekommen ist, zumindest in Preußen. Kommunisten konnten kein Mitglied werden im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Also die waren ausgeschlossen und haben sich dann überlegt, wir machen eine eigene Organisation. Und das war eben dieser Rote Frontkämpferbund. Der Rote Frontkämpferbund soll die militärische Abteilung des revolutionären Proletariats sein. Offiziell ist er unabhängig von der KPD. Inoffiziell ist er Teil einer strategischen Vorgabe des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale. Es ist auch eine Vorgabe aus Moskau, die die KPD im Jahr 1932 zur Gründung der antifaschistischen Aktion veranlasst. Die antifaschistische Aktion entstand im Zuge einer Strategie der Komintern bzw. der KPD, die ja Teil der Komintern war, also dieser internationalen kommunistischen Bewegung, die ihren Sitz in Moskau hatte, der sogenannte Einheitsfrontpolitik. Einheitsfront hieß, dass sich Organisationen unter das Banner der KPD stellen sollte. Diese Strategie hatte schon einige Vorläufer. Es gab Organisationen wie den Roten Frontkämpferbund, wie Rotsport und so weiter und so fort, wo also, oder auch Gewerkschaft, die Rote Gewerkschafts- oder Revolutionäre Gewerkschaftsopposition, wo also Kommunisten sich aus den Organisationen herausgespalten haben, eine eigene Organisation aufgebaut haben, mit der Absicht eben die Mitglieder aus SPD und anderen Organisationen unter ihr Banner zu bekommen. Wobei die KPD auch teilweise sogar mit Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat und es auch bei den Kongressen der antifaschistischen Aktion zum Beispiel vorkam, dass SA-Männer auf dem Podium gesprochen haben. Natürlich Abtrünnige oder Oppositionelle, wie sie es genannt haben, aber das muss man dazu sagen. Es ist im Grunde genommen eine Taktik gewesen der KPD, die ja dann mit der antifaschistischen Aktion nochmal andere Kreise ansprechen wollte, aber die richtete sich hauptsächlich eigentlich gegen die SPD. Grundlage dabei ist die Sozialfaschismus-These. Der zufolge stellt die SPD den linken Flügel des Faschismus dar und gilt der KPD daher als vorrangiger Gegner. So sehr die Sozialfaschismus-These noch in den 30er Jahren von der Gefahr des aufstrebenden Nationalsozialismus ablenkt, so sehr hat auch die SPD ihren Teil zur Spaltung der Arbeiterbewegung beigetragen. Nach der Novemberrevolution reorganisiert sie die reaktionären Teile des deutschen Heeres. Die SPD verpflichtet sich auf den Staat, ruft nach Ruhe und Ordnung, propagiert sozialen Patriotismus. Sie lässt Arbeiteraufstände niederschlagen, bekämpft Kommunisten und radikale Linke bis aufs Blut. Die reale Grundlage einer Einheitsfrontpolitik gegen die Nazis hat es am Ende der Weimarer Republik nicht mehr gegeben. Angesichts des Nationalsozialismus ist die Arbeiterbewegung gescheitert. Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten und flucht auch nicht und sind wir auch gefallen. Seid nicht auf unser Brust wie das Gericht. Gesetzten Sinne sind wir alle nicht. Ihr Menschen lasset allen Leichtsinn fallen. Ihr Menschen, lasst euch uns zur Lehre sein und bittet Gott, er möge mir verzeihen. Die Weimarer Republik ist nicht nur Schauplatz der Arbeiterbewegung und ihres Scheiterns im Angesicht des Nationalsozialismus. Mit all ihren Widersprüchen ist sie auch eine Bühne, auf der die künstlerische Avantgarde zu spielen beginnt. Zur Avantgarde gehört auch das Bauhaus, das 1919 in Weimar gegründet wird. Das Bauhaus ist internationalistisch orientiert, will aus den Künsten heraus einen gesellschaftlichen Standard erarbeiten und ist ein Ärgernis für alle Reaktionäre in Weimar. Von dort wird es vertrieben und zieht 1925 nach Dessau um. Dort wird Max Gebhardt auf das Bauhaus aufmerksam. Also Max Gebhardt war ein Grafiker, Typograf, Grafiker, der 1926 am Bauhaus beworben hat und ja, dort auch studiert hat, allerdings muss man sagen nur für ein Jahr, nach Berlin gegangen ist, immer mit Bauhäusern in Kontakt war und dann in Berlin auch für die Bauhausmeister gearbeitet hat, für Laszlo Mohinocz und Herbert Bayer im Speziellen. Und allerdings auch für den Propagandaapparat, so kann man ihn nennen, der KPD im Karl-Liebknecht-Haus war das hauptsächlich. Danach ist er auch in die Illegalität gegangen, kann man mit seiner politischen Arbeit, politischen Grafik, hat sich aber durch Aufträge, Werbeaufträge über Wasser gehalten. Und nach 1945 hat er dann zum Beispiel beim Vorwärts gearbeitet, was dann zum Neuen Deutschland wurde, der Tageszeitung als Pressezeichner, beim Dietz Verlag, beim Aufbau Verlag, hat dann Broschüren, also Umschläge für Bücher gestaltet, das, was er eigentlich am liebsten gemacht hat. Zwischenzeitlich nochmal in Weißensee an der Kunsthochschule in Berlin an der Spielzeugabteilung gearbeitet für Spielzeugentwicklung. Max Gebhardt tritt im April 1927 in die KPD ein. Er wird Mitglied in der Roten Hilfe und der Internationalen Arbeiterhilfe. Er will auch seine Grafiken in den Dienst der kommunistischen Bewegung stellen. Am Bauhaus in Dessau organisiert sich Max Gebhardt in einer kommunistischen Studentenfraktion, kurz KOSDUFRA. Er gehörte im Speziellen dieser Roten Zelle an, die, ich bin mir gar nicht sicher, aus wie vielen Leuten sie bestand, circa 15 vielleicht. Die hatten ein eigenes Organ, das haben sie auch Bauhaus genannt, also eine Zeitung, die sie rausgegeben haben, die eigentlich eine ziemliche Strahlkraft hatte. Die wurde zum Beispiel schon in der KPD-Zentrale in Dessau produziert, nicht am Bauhaus. Das ist halt auch interessant. Sie haben also nicht die Bauhauswerkstätten genutzt, sondern haben diese Politik ausgelagert. Es gab ein allgemeines Politikverbot am Bauhaus, was immer wieder geschickt umgangen wurde. Und so ist das dann auch mit reingefallen, dass diese Zeitung allein schon woanders produziert wurde. Wenn man jetzt von 15 Leuten ausgeht, die da aktiv waren, dann ist es erstmal verhältnismäßig wenig. Es war aber, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, die stärkste Fraktion am Bauhaus, die auch sehr viele Leute mobilisieren konnte. Zum Beispiel Solidaritätsveranstaltungen für Sacco und Vanzetti, Spendensammlungen, Demonstrationen, wo dann doch so 200 Leute dran teilgenommen haben. Also Dessauer Bevölkerung plus Bauhäusler. Zusätzlich muss man einfach sich das, glaube ich, so vorstellen, dass das Bauhaus im Allgemeinen ein Sammelbecken für radikale Tendenzen war. Und radikal meint also Sachen, die tatsächlich an die Wurzel gehen. Und für diese Geschichtsschreibung ist oft nicht viel Platz, war auch nicht in der DDR in der Analyse von dem Ganzen, dass nämlich Trotzkisten und Anarchosyndikalisten, die sich unter den Meistern fanden, die wurden dann einfach als linksradikal abgetan. Also es gab die kommunistische Fraktion und dann die Linksradikale. Dann zusätzlich natürlich noch Sozialdemokraten. Sowas gab es natürlich dann auch. Aber alle hatten ein gemeinsames und großes Interesse an radikalen künstlerischen Tendenzen. Und also, was heißt künstlerisch? Architektur gehört da auf jeden Fall dazu. Und da haben sie dann auch an einem Strang gezogen und sich stand in einem regen Austausch mit einer spannenden Streitkultur. Das Ganze war, kann man bestimmt sagen, von einem gewissen Harmoniegedanken geprägt. Also man wollte sich zwar streiten, aber man hatte eine andere gemeinsame Idee im Kopf, die nicht unbedingt auf Spaltung aus war. Natürlich gab es dann Konflikte mit Lehrenden wie Wassily Kandinsky, der dann im Speziellen von der kommunistischen Zelle als reaktionär dargestellt wurde und dessen Unterricht auch massiv boykottiert wurde. Sowas gab es auch. Und da war dann das widerspricht jetzt ein bisschen diesem Harmoniebegriff, aber sie sahen halt Kandinsky als jemand, der die Kommunisten abspalten möchte, also aus dem Bauhaus raushaben möchte, zum Schutze des Bauhauses. Und andere haben das eher so gesehen, oder vielleicht war es der Konsens, meine Vermutung, dass man lieber zusammenhalten wollte. Innerhalb dieses Rahmens ist das Bauhaus ein Experimentierfeld auch für politische Ästhetik. In Dessau findet dies eine Begünstigung unter der Leitung des Kommunisten Hannes Meyer. Max Gebhardt setzt sich hier einen Schwerpunkt auf Typografie und Plakatgestaltung. Also es ging ziemlich viel um Fotomontage und Fotoschriftmontage, wollte ich sagen. Was natürlich ein Spezialgebiet am Bauhaus war oder überhaupt der Avantgarden in Europa. Und da haben sie eben die Schriften, die es dazu gab, aufgesogen, aber auch ganz viele Übungen gemacht. Und das sehr oft in der konsequenten Kleinschreibung, wenn denn Schrift angewendet wurde. Die hatten da zwei Schriften zur Verfügung, die Akzidenzgrotesk und die Venusgrotesk. Und wenn sie eben Schriften nicht hatten, wurden die gezeichnet. Da ist das Spannende bei diesen Fotobildmontagen, dass sie Copyright nicht sonderlich geachtet haben, was sich auch später wieder an Arbeiten, die KPD unter Hartfield gemacht hat, zeigt. Das heißt, sie haben ausgeschnitten aus der Arbeiter Illustrierten Zeitung zum Beispiel. Und das ist auch wieder interessant, dass bereits kollagierte Bilder teilweise nochmals ausgeschnitten wurden und verändert wurden. Also eine interessante Vorgehensweise, wo nicht immer der Name im Vordergrund stand. Und auch Max Gebhardt hat seine Arbeiten nicht immer signiert oder teilweise missverständlich signiert. Und das kann aber auch dazu beigetragen haben, dass es ihm auch das Leben gerettet hat, weil nicht klar war, wer dieses Plakat jetzt für die KPD gemacht hat. Wer war der Urheber eines am Bauhaus entstandenen Sacco- und Vanzetti-Plakates und Arbeiten für die KPD oder Sichtagitation, wie man sie nannte, oder Banner, wurden ja ohnehin nicht signiert. Schon in Weimar waren Bauhausstudenten immer wieder von Nazis verprügelt worden. Moderne und experimentelle Kunst ist für sie schon früh ein Ziel für Angriffe. Umso mehr, als dass sich in diesem Gebiet auch Sozialisten, Kommunisten und Linksradikale umtun. Eine Auseinandersetzung, die auch in Dessau nicht ausbleibt. Ich glaube, das war schon eine ziemlich konkrete Konfrontation. Also dieses wandelnde Klima haben sie gemerkt. Es gab gewisse Auseinandersetzungen mit den Nazis. Es gab Demonstrationen gegen die Nazis, die organisiert wurden. Einige der Mitglieder der Roten Zelle und auch andere Studierende waren im Roten Frontkämpferbund organisiert und haben durchaus an paramilitärischen Übungen teilgenommen, also auch aus Selbstschutz. Es wurden erste Waffen organisiert und versteckt, die nicht zum Einsatz kamen, soweit ich das weiß. Aber die Angst war dementsprechend groß. Es ging dann weiter, dass selbst, was ja Hannes Meyer zum Verhängnis wurde, eine Spende an die internationale Arbeiterhilfe, dass solche Sachen geächtet wurden. Und es wurde also gesagt, das schickt sich nicht für einen Bauhausmeister oder den Direktor des Bauhauses dort zu spenden. Und das wurde schon als ein politisches Handeln angesehen. Und da sagen sie, oder sagt die Rote Zelle am Bauhaus, die daraufhin auch das Bauhaus verlassen hat, dass es die Frau von Kandinsky, die von der Spende von Hannes Meyer, was 50 Reichsmark waren, an die internationale Arbeiterhilfe erfahren hat und das sozusagen gepetzt hat. Und aber ich finde es schon bezeichnend, dass allein schon die Unterstützung, also eine Spende, so ich sage es mal zur Weihnachtszeit, dass das nicht erlaubt war und dass das schon zu einem Rausschmiss führen konnte. Max Gebhardt muss das Bauhaus unterdessen schon 1928 verlassen. Sein Stipendium ist ausgelaufen, er kann sich das Studium nicht mehr leisten und er zieht nach Berlin. Hier wird er Assistent von Laszlo Moholy-Nagy und er fertigt Bühnenbildentwürfe an, unter anderem für die Piscator-Bühne. 1932 entwirft er im Auftrag der KPD und gemeinsam mit dem Grafiker Max Keilsen das Logo der antifaschistischen Aktion. Max Gebhardt war für die Schriftgestaltung des Signets verantwortlich und er übernahm wahrscheinlich auch die Reinzeichnung. Das Logo oder Signet möchte ich eigentlich als eine Kampagne, als eine sehr moderne Kampagne sehen. Ja, eine Propagandakampagne. Und das ist schon für die damalige Zeit etwas Besonderes mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten. Also man hat zu spät probiert, eine Einheitsfront zu schaffen aus SPD und KPD und ansonsten sollte es auch partizipativ sein. Zumindest hat man das impliziert, auch wenn es dann nicht ganz stimmte. Das Ganze wurde eben entwickelt im Propagandaapparat der KPD, im genannten Karl-Liebknecht-Haus. Da gab es auch noch ein Vorgängerlogo, das war die Einheitsfront-Aktion. Das wurde dann nicht genommen. Das war auch schon von Max Gebhardt und unter der Regie von Max Keilsson entwickelt. Und dieses doch sehr einprägsame Logo, das ist interessant, dass das in so kurzer Zeit unter dem Dach des Karl-Liebknecht-Hauses, also Max Gebhardt hat es selber als so eine Nacht- und Nebelaktion beschrieben. Und dann wurde es in reproduzierbarer Form, was eben so einer Kampagne innewohnt, über ganz Deutschland verteilt bis nach Österreich. Und die Veranstaltungen, also das kann man nachlesen oder nachforschen, wurden von mehreren, ja von hunderten Leuten besucht, jeweils in verschiedensten Städten. Und es müssen einige tausend Pins und Buttons produziert worden sein, also emaillierte Anstecker, die sich die Leute dann angepinnt haben, um sozusagen zu sagen, ich mache da mit bei der Aktion und das auch öffentlich getragen haben, in einer Zeit, wo es schon sehr brisant war eigentlich. Zusätzlich wurden dann ganz viele Plakate gefertigt und verteilt und geklebt und das im Sinne der Kampagnenführung. Das Logo wurde dann wiederum natürlich, in die rote Fahne hat täglich über verschiedenste antifaschistische Aktionskomitees berichtet oder Treffen und das Logo immer wieder abgedruckt. Also so, das meinte ich jetzt, wenn ich von Kampagne rede. Zwar nicht nur die rote Fahne, auch in Hamburg, in weiteren KPD-beeinflussten Organen tauchte eben dieses Signet immer wieder auf. Vereinzelt, ganz vereinzelt bei der SPD. Die antifaschistische Aktion ist kein Ruhmesblatt der kommunistischen Bewegung in der Weimarer Zeit. Der Umschwung auf die Einheitsfrontpolitik kam zu spät und das Zugehen auf die Sozialdemokraten war eher strategischer Natur. Jenseits parteistrategischer Vorgaben der Komintern war die Einheitsfront an der Basis allerdings oftmals eine pragmatische Notwendigkeit. Ja, allerdings sah es anders aus und das hat auch mit zu tun mit der antifaschistischen Aktion. Insofern, das ist vor allen Dingen in Berlin, kann man das nachweisen, Nationalsozialisten angefangen haben, besonders die Arbeiter, linken Arbeiterbewegung zu terrorisieren. Also sie hatten da zwei Speerspitzen, das eine war der Antisemitismus, das andere war der Kampf gegen den Bolschewismus, worunter allerdings SPD und KPD gleichermaßen gemeint. Und so waren die Aktivisten von SPD und KPD und anderen kleineren linken Gruppen damit konfrontiert, dass die Nazis sie praktisch angegriffen haben und es da heftige Auseinandersetzung gegeben hat. Und einfach aus dieser Situation heraus haben sie sich zusammengeschlossen, zum Beispiel in Berlin zur Häuserschutzstaffeln. Für uns heute ein schwieriger Begriff wegen der Schutzstaffel da drin, aber so haben sie sich benannt. Und da war es egal, welcher Organisation man angehörte oder ob man überhaupt einer Organisation angehörte. Und aus dieser Idee ist im Grunde genommen die Idee gestanden, also gemeinsam zu agieren gegen die Nazis. Und das sind auch Impulse, die in die Antifa-Aktion hineingewirkt haben. Aber man sollte da jetzt keine falschen Sachen aufstellen. Die KPD war zu dieser Zeit eine stalinistische Organisation, da wurde von oben nach unten bestimmt. Da hatte die Basis also keine Mitwirkungsmöglichkeiten. Aber es gab an der Basis zu dieser Zeit eine Entwicklung, wo es klar war, wir müssen zusammenstehen, weil die uns sonst einfach platt machen. Ja. Die KPD erhält Ende der 30er Jahre noch einmal einen Zuwachs an Mitgliedern und Wählerstimmen. Vielleicht auch deshalb, weil die KPD als militante Arbeiterorganisation und daher auch als mögliche Kraft gegen den aufstrebenden Nationalsozialismus gesehen wird. Zusammen mit der SPD hätte es im letzten Parlament der Weimarer Republik eine linke Mehrheit gegeben. Die Gräben zwischen beiden Parteien sind unterdessen zu tief. Den Rest erledigen die Nazis. Nach ihrer Machtergreifung zerschlagen sie die Organisation der Arbeiterbewegung. Unter den Bedingungen der Illegalität und Verfolgung ist nun eine pragmatische Zusammenarbeit umso notwendiger, könnte man meinen. Wenn man jetzt glaubt, dass unter der Bedingung der Illegalität sich da großartig was geändert hätte, da liegt man falsch. Also diese Spaltung ist es wurde nie aufgehoben. Das heißt, 1934 wurde ja dann in Frankreich aufgrund der Erfahrung, die man in Deutschland hatte, die Volksfront gegründet. Das war ja das, was wir heute unter Einheitsfront verstehen würden. Also alle, die gegen Faschismus sind, können mitmachen. Das war eine Initiative, die von linken Intellektuellen ausging, überparteilich, wo Kommunisten, Sozialdemokraten, alle anderen zusammengehen. Und da wurde ja dann auch der Machteintritt des Faschismus verhindert. Und die erste Volksfrontregierung kam an den Drücker, genau wie das dann in Spanien passiert ist und so weiter. Da wurden also schon im internationalen Bereich dann Erfahrungen aus diesen Dingen gezogen. Es sind auch natürlich viele Emigranten aus Deutschland, die vor allen Dingen in Paris und so weiter waren, da mit beteiligt gewesen. Und in Spanien, internationalen Brigaden, das ist ja auch so ein Ding. Aber die Parteidoktrinen haben sich nicht verändert. Die Parteidoktrinen blieben gleich. Es gab einzelne Leute von der SPD, von der KPD, die gesagt haben, wir müssen zusammenarbeiten. Breitscheid wäre da zu nennen, Rudolf Breitscheid und ein paar andere. Aber die Parteilinie an sich hat sich nicht grundsätzlich verändert. Nichtsdestotrotz organisieren Kommunisten und Sozialdemokraten Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Neben Sabotageakten heißt dies oftmals die Verbreitung antifaschistischer Propaganda. Nicht selten bedeuten die Bedingungen der Illegalität, dass man sich in widersprüchliche Verhältnisse hineinbegibt. So auch bei Max Gebhardt. Also er hat tatsächlich Arbeit gefunden bei Herbert Bayer und Mohoi Notch, die damals die Neue Linie rausgegeben haben. Also ein Coffee-Table-Magazin, was ganz in der grafischen Tradition des Bauhauses stand. Allerdings, ich würde mal sagen, nicht in der inhaltlichen. Oder da kann man sich natürlich drüber streiten. Und die verstanden das also ganz ziemlich geschickt eigentlich. Der Max Gebhardt nennt das eine elitäre, vornehme, politische Enthaltsamkeit auszuüben. Da konnten unter diesem Deckmantel dann weiterhin durchaus, ja, ich glaube, 2 bis 3 Bauhäusler arbeiten, von denen auch bekannt war eigentlich, dass sie KPD-Anhänger waren und Antifaschisten. Also ich würde das so umdeuten, dass sie direkt dort nicht versteckt wurden, aber es wurde ihnen ermöglicht, gering bezahlte Aufträge anzunehmen, durch die sie wiederum Zeit für den Widerstand hatten und illegale Flugblätter produzieren konnten. Parallel ist die Neue Linie, das lässt sich ganz klar ablesen, auch sehr nach, oder das Studio Dorland, was das, diese Zeitung herausgebracht hat, wirklich nach rechts abgedriftet. Sie haben dann, ich nenne das Image im Zuge der Olympia oder ein bisschen später so Imagebroschüren für Deutschland herausgegeben, wo auch erste Hakenkreuze auftauchen und dicke Lorbeerkränze und das Ganze in einer sehr modernen Ästhetik, die dem Bauhaus entspringt, unter anderem. Nach der Machtübertragung an die Nazis hält Max Gebhardt den Kontakt zu anderen Bauhäuslern aufrecht. Seine Wohnung wird zum Treffpunkt für verschiedene Personen aus dem illegalen Widerstand. Sie drucken Miniaturausgaben der Roten Fahne, die sie trotz hoher Gefahr verteilen. Viele der Weggefährten von Max Gebhardt werden verhaftet und in Gefängnisse, Konzentrationslager und Strafbataillone gesteckt. Einige von ihnen werden ermordet, andere schaffen es zu fliehen. Max Gebhardt gelingt es, ein unauffälliges Leben zu führen und dabei im Widerstand aktiv zu bleiben. 1939 wird er als technischer Zeichner in einem Konstruktionsbüro dienstverpflichtet und muss später mit dem Betrieb in die Tschechoslowakei umziehen. 1945 wird er schlussendlich dem Volkssturm zugeteilt. Auch hier gelingen ihm nach eigenen Aussagen Sabotageakte durch falsche Befehlsumsetzungen. Thank you. Nach dem Zweiten Weltkrieg nehmen ehemalige Bauhäusler wieder Kontakt zueinander auf. Sie versuchen, die durch die Nazis und den Zweiten Weltkrieg abgebrochenen ästhetischen und politischen Konzepte wieder aufzugreifen. So auch Max Gebhardt. Es waren also direkt eigentlich, also Henning Buske war einer der eigentlich, der, es gab ja diese Strukturen durchaus, der Leiter der Roten Zelle am Bauhaus, und der hat dann als erster, die haben sich alle zusammengefunden wieder, und der hat Max Gebhardt Arbeit gegeben beim Vorwärts. Erst war er noch Bürgermeister von einer anderen Stadt, der Henning Buske. Und so haben die sich also gegenseitig geholfen. Und ich würde sagen, so ist er dann auch Max Gebhardt nach Weißensee gekommen, später in die genannte Spielzeugentwicklungsabteilung. Also solche Strukturen gab es durchaus, wenngleich das Bauhaus natürlich überhaupt nicht gewünscht war im Osten. Also oder anders, also sie sollten nicht teilhaben an der neuen Entwicklung einer neuen Architektur. Auch andere Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus versuchen sich nach 1945 zu reorganisieren. So etwa die Vereinigung der Verfolgten des Nationalsozialismus, Bund der Antifaschisten, kurz VVN-BDA. Die Konflikte aus der Vorkriegszeit wirken unterdessen immer noch nach. Ja, das ging eigentlich weiter wie zuvor, also eigentlich noch verstärkt. Diese Spaltung wurde nicht aufgehoben. Die VVN, die du benannt hast, hat im Westen, Osten eine bisschen andere Geschichte. Aber es war vor allen Dingen eine Organisation ehemaliger kommunistischer Widerstandskämpfer gewesen. Im Westen sollte sie sogar verboten werden. 1961 wurde da sogar ein Verbotsverfahren eingeleitet. Es wurde dann nicht durchgezogen, aber egal. Also es lief nicht zusammen, und deswegen ist ja auch dann, ging ja so weit, dass in den 70er Jahren durch die Antifa-Aktion diese neue Entstehung im Zuge von der sozialen bzw. politischen Bewegung, die sich dann da abzeichnete, weil das mit diesen alten Zusammenhängen nicht ging. Also das war nicht aufzulösen. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass Antifaschismus eine Begrifflichkeit war, die kam eben aus dem Kommunismus, die wurde im Westen abgelehnt. Das ist erst peu à peu gekommen, dass man das also überhaupt als Begriff benutzt hat. Das war sozusagen Tabu, das haben nur Kommunisten gesagt, genau wie man Befreiung nur Kommunisten gesagt haben. Heute ist das anders, aber das war damals also ganz deutlich und stark, und sieht man ja auch an den anderen Interpretationen, zum Beispiel den 20. Juli 1944, der ja auch sehr lange selbst in der Bundesrepublik Deutschland also nicht anerkannt worden ist als Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Dass der Begriff des Antifaschismus in der Nachkriegs-BRD verpönt ist, liegt sicher auch an den personellen Kontinuitäten zum Nationalsozialismus in Politik, Justiz und Wirtschaft, eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Klima der 50er Jahre ist dementsprechend dumpfreaktionär, autoritär und von Verdrängung geprägt. Paradigmatisch dafür das KPD-Verbot im Jahr 1956. Es sind die Vorgängergruppierungen der Neuen Linken, die bald versuchen, sich einen Begriff vom Nationalsozialismus zu machen und die Ansätze antifaschistischer Bildungsarbeit entwickeln. Die Bewegung von 1968 sucht schließlich den offenen Konflikt mit der Tätergeneration, begünstigt durch Ansätze der kritischen Theorie. Im Umfeld des Frankfurter Instituts für Sozialforschung entstehen Theorien und Analysen des Nationalsozialismus, des Faschismus und der autoritären Persönlichkeit. Nach einem Mobilisierungshöhepunkt der Neuen Linken um das Jahr 1968 herum zerfällt die außerparlamentarische Bewegung bald in die Bewegung der K-Gruppen. Mehr oder weniger dogmatische Gruppierungen, die jeweils für sich die Aufgabe reklamieren, Aufbauarbeit für eine neue kommunistische Partei zu betreiben. In diesem Umfeld entstehen aber auch neue Ansätze antifaschistischer Politik. Naja, die K-Gruppen haben ja einen antikapitalistischen Kampf geführt, deswegen brauchten die keine extra antifaschistischen Organisationen, wie kommunistische Organisationen sowieso keine antifaschistischen Organisationen brauchen, weil in ihrem Verständnis ja der Kampf gegen Faschismus der Kampf gegen das Kapital ist und es insofern keine Spezialorganisierungen braucht. Aber die nationalsozialistischen und die neonationalsozialistischen Gruppierungen wurden eben auch Anfang der 70er Jahre, also fängt in den 60er an mit Gründung der NPD und so weiter, das will ich jetzt nicht alles hier aufklären, es gibt so eine Entwicklung, die also in den 60er Jahren anfängt, im Grunde genommen, sich dann also immer mehr darstellen. Und auf der Linken ist es eben so, dass sich diese neue Linke, was man da so als Sammelbegriff nennt, zum einen K-Gruppen, zum anderen aber auch undogmatische Gruppen, sich mit diesen Nazis konfrontiert sehen. Und daraus entsteht einfach die Notwendigkeit, sich dagegen zu wehren. Mit den alten Strukturen VVN geht das nicht zusammen, weil die Linie der SED verfolgen 1:1. Das heißt, Schulterschluss mit den Gewerkschaften, mit der SPD, keine Militanz, solche dogmatischen Dinge gab es damals. Da funktioniert das nicht, deswegen hat man eine eigene Antifa-Arbeit dann aufgebaut, auch aus dieser Auseinandersetzung mit dem Staat, auch der natürlich sich immer schützend vor die Nazis gestellt hat und so weiter. Und dann gibt es Mitte der 70er Jahre oder so 77 zum Beispiel Curio-Haus in Hamburg, die Besetzung, weil die DVU da tagen will. Das sind so die ersten Dinge, wo dann diese neue Antifa-Bewegung sich darstellt. Ein Ausgangspunkt ist ganz sicherlich im KB zu suchen. Der KB hat versucht, mit der VVN zusammenzuarbeiten. Es gab aber Unvereinbarkeitsbeschlüsse, zum Beispiel der VVN, da durften Karl Gruppler nicht mitarbeiten. Und so hat man dann Antifa-Kommissionen gegründet und die sind also sehr wesentlich gewesen, auch für die spätere autonome Antifa-Arbeit. Und was sich dann aber spontan so tat, also die Centurio-Haus-Besetzung ist also ein großes Komplex in Hamburg, eigentlich von der Uni, Gewerkschaft und Uni genutzt wird und so weiter. Solche Aktionen sind dann natürlich in spontanen Bündnissen entstanden, wo alle möglichen Leute mitgemacht von Anarchisten, also wie das heute so wäre, wenn man sagt, also kommen die Nazis, übersetzen das Haus, dann machen eben alle mit, die sich da aufgerufen fühlen. Und da kommt dann auch dieses Logo wieder zum Vorschein, antifaschistische Aktion, das ist ja von 32 stammt das Original, taucht wieder auf, weil es eine Abgrenzung ist, also eine optische Abgrenzung zum roten Dreieck der VVN, die ja dieses aus dem von den KZ-Häftlingen, den politischen Häftlingen, diese Symbolik genommen hat. Hier ist jetzt klar, wir sind eine andere Bewegung. Ja. Man stellt sich mit diesem Emblem in die kämpferische Tradition, militante Tradition der alten KPD, in der man sich ja auch im weitesten Sinne versteht, ohne dass man jetzt eine inhaltliche lange Auseinandersetzung darüber geführt hat, was ist das eigentlich für eine Politik, die dahinter gestanden hat und so weiter. So ist das ja auch. Man nimmt das, weil es eben steht Antifa-Aktion, wir sind eine Aktion, wir machen das zusammen und sind eine linksradikale Bewegung im weitesten Sinne und deswegen hat man das einfach dann abgebildet und benutzt. Innerhalb der K-Gruppen ist es vor allem der KB, der Kommunistische Bund, der sich auf antifaschistische Aktivitäten fokussiert. Insbesondere in Norddeutschland versucht der KB, antifaschistische Bündnisse zu gründen und antifaschistische Vernetzung zu betreiben. Der KB veröffentlicht Broschüren, in denen ausführliche Recherchen über den organisierten Neonazismus erscheinen. KB-Mitglieder gehen immer wieder militant vor und suchen die direkte Konfrontation mit Neonazis. Und der KB versucht auch, eine antifaschistische Theorie zu entwickeln, irgendwo zwischen einem schematischen Antiimperialismus und einem guten Blick für die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Im Jahr 1980 lässt sich der CSU-Chef Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat aufstellen. Er steht selbst innerhalb der CSU weit rechts und schart ein reaktionäres und völkisches Umfeld um sich. An der Kampagne gegen Strauß beteiligen sich mehrere linksradikale Gruppen. In diesem Zusammenhang findet auch das Signet der antifaschistischen Aktion wieder weitere Verbreitung. Im Nachgang von 1968 gibt es in Westdeutschland auch linksradikale Gruppen, die sich nicht in die Kaderorganisation der K-Gruppen einreihen wollen. So etwa die Spontis mit einem Schwerpunkt in Frankfurt, die den marxistisch-leninistischen Kanon der K-Gruppen ablehnen und stattdessen etwa den italienischen Operaismus rezipieren. Aus dem Umfeld der Spontis entstehen Anfang der 80er die Autonomen. Auch sie orientieren sich an der italienischen Bewegung. In der Autonomia kämpften im Laufe der 70er Jahre in Italien Arbeiter und Studenten, Arbeitslose und Hausfrauen, Obdachlose und Psychiatriegegner und übten sich in experimentellen und militanten Aktionsformen. Die Autonomen in Deutschland beteiligen sich an Demonstrationen und Kampagnen der neuen sozialen Bewegungen. Sie besetzen Häuser und entwickeln eine spezifische Form der Militanz. Auch der Antifaschismus wird ein Aktionsfeld der Autonomen. In dieser Zeit beginnt auch Bernd Langer, sich bei den Autonomen zu organisieren. Antifaschismus war für mich schon immer Thema, also seitdem ich Politik mache, also so 77 rum muss das so angefangen haben. Und da gibt es jetzt keinen speziellen Auslöser. Also wenn ich in diesem Land sozialisiert werde in den 60er, 70er Jahren, dann bin ich ja alle paar Meter mit der Geschichte und genau mit dieser konfrontiert und mit diesen Leuten konfrontiert. Und so war das für mich von vornherein die Auseinandersetzung, aber eben auch immer verstanden als Auseinandersetzung mit dem System, wie wir es genannt haben, also mit der Gesellschaft und nicht einfach nur fokussiert auf Neonazis. Also wenn ich nur Neonazis bekämpfen will, habe ich mir immer gesagt, dann kann ich auch zur Polizei gehen. Darum geht es nicht nur. Der Begriff ist schon ein größerer. Also. Gemeinsam mit Genossen greift Bernd Langer auch das Logo der antifaschistischen Aktion aus der Weimarer Zeit wieder auf. Sie machen aus den beiden roten Fahnen eine rote und eine schwarze Fahne. Sie drehen die Fahnen um, sodass sie nun von links nach rechts schlagen und reduzieren noch einmal die Formsprache des Signes. Der Bezug auf ein historisches Symbol ist für Bernd Langer Teil einer bewussten Auseinandersetzung mit der Geschichte. Eine Geschichtspolitik, die auch eine kritische Auseinandersetzung impliziert. Naja, die Sachen sind ja sozusagen nicht gleichzeitig. Also diese ganzen Erkenntnisse über die antifaschistische Aktion, ich beschäftige mich halt da jetzt schon, ich hab's ja nicht 40, 50 Jahre mit, oh wei, oh wei. Die sind ja so nach und nach alle entstanden, weil ich ja jetzt, ich gehe jetzt nicht dogmatisch vor und sage, ich möchte gerne, dass das alles so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern ich bin da offen und setze mich damit auseinander. Und es sind viele Dinge erst nach und nach klar geworden. Also wenn das von vornherein klar geworden wäre oder klar gewesen wäre, weiß ich nicht, wie man sich da verhalten hätte. Aber das ist diese Wäre-Wenn-Geschichte. Die ich finde es grundsätzlich richtig, sich auf Traditionen zu beziehen. Also zumindest auf, wir haben das Emblem ja auch abgewandelt sozusagen, weil ich kein Korken bin, der auf dem Wasser schwimmt und nichts zu tun habe. Also ich komme ja irgendwo her, ich hänge mit irgendwas zusammen. Und natürlich basiert alles, was wir heute links freiheitlich nennen, wie wir leben, wie wir uns das vorstellen, basiert für mich alles auf dieser alten ursprünglichen sozialdemokratischen Idee aus dem 19. Jahrhundert, politische und soziale Gleichberechtigung der Menschen zu erkämpfen. Und das ist die Geschichte, aus der man kommt. Und da finde ich schon okay, dass man sich damit auseinandersetzt und auf die positiven Dinge sich bezieht. Und für mich ist die antifaschistische Aktion zum einen zwar das, was ich eben genannt habe, eine klare politische Taktik der KPD. Zum anderen steckt da für mich aber auch dieser andere Teil da drin, dass man sich eben zusammentut und gegen den Faschismus sich eben gleichberechtigt zusammentut und dagegen wehrt. Und die Rückbesinnung auf diese Tradition ist keine Rückbesinnung, die nach hinten gewandt ist, sondern im Grunde nur immer einen Bezug zu finden auf die Sachen, die noch eine Wichtigkeit für heute haben. Und ganz töricht wäre es, die Geschichte einfach den Rechten oder den anderen oder wem auch immer zu überlassen, denn wäre man ein Korken auf dem Wasser und das wäre so, ist man einfach nicht. Auch für die radikale Linke bedeutet der Zusammenbruch des Ostblocks und die Wiedervereinigung Deutschlands einen Einschnitt. Die Wiedervereinigung wird begleitet vom nationalen Taumel, rassistischer Stimmungsmache, neonazistischen Mobilisierungen und immer wieder Pogromen wie in Rostock-Lichtenhagen. Die Organisierung des antifaschistischen Selbstschutzes bekommt ab 1989-90 noch einmal eine neue Brisanz. Also es war eigentlich so, dass zum Ende der 80er die autonome Bewegung in der damaligen Bundesrepublik ziemliche Flaute hatte. Also es gab da verschiedene Sachen, die Startbahnschüsse in der Startbahn West, wo zwei Polizisten erschossen worden sind, dann sehr viele Zusammenhänge von der Polizei natürlich abgeräumt worden sind, beziehungsweise sich selbst zerlegt haben in der Diskussion und, jeweils, es ging ziemlich den Bach runter. außer Antifa, das gab es immer noch so, ne? Und mit der Konzeption, die dann in Göttingen gefunden worden ist, Bündnisdemonstrationen zu machen und einen organisatorischen Ansatz zu schaffen, war man im Grunde genommen seiner Zeit voraus. Denn als dann diese Wende, wie man so schön nennt, kam, war praktisch das Konzept der autonomen ATVM und dieser Bündnisdemonstration schon da. Es konnte also in diese Situation dann hineinwirken. Also war man ein bisschen schneller also vorbereitet auf diese Geschichte. Natürlich hat dieser Zusammenbruch der DDR, die Wiedervereinigung und alles, was damit zusammenhängt, radikale Veränderungen hervorgerufen. Zunächst war ja so eine Art Vakuumsituation entstanden. Vakuum ist falsche Wort, also eine Situation, wo es im ehemaligen Osten staatliche Autorität relativ eingeschränkt war, will ich mal so sagen. Dann kam ein sehr schnelles Aufblühen einer linken wie auch einer rechten Bewegung da zustande. Rechte Bewegung natürlich noch befördert durch die sozialen, ökonomischen Verwerfungen. Arbeitslosigkeit kannte man in der ehemaligen DDR nur noch aus dem Geschichtsunterricht. Jetzt haben die Leute ihren Job verloren, dachten, ja, sie stehen dann so in diesen Millionenschlangen, wie es in der Weimarer Republik war. Also alles Ängste, die da waren und da haben natürlich vor allen Dingen die Rechten von profitiert. Und das hat ja auch diese rassistischen Komponenten mit den ganzen Rostock und so weiter. Das muss ich jetzt, denke ich, hier nicht aufzählen. Man war relativ schnell dann mit einer großen Nazi-Bewegung, Neonazi-Bewegung konfrontiert. Und dagegen hat sich dann auch eben eine große Antifa-Bewegung organisiert. Und die, wie ich finde, auch sehr erfolgreich war. Zumindest eine Dekade lang oder sogar noch länger wurde die Rechtsentwicklung auch massiv aufgehalten. Das muss uns klar sein. Wenn wir andere Staaten da sehen, also wie zum Beispiel heute Polen, Tschechien und so weiter mit entsprechenden Regierungen, die die haben, das ist schon eine, also ich finde das jetzt nicht, ich finde das eher eine Erfolgsgeschichte, die diese Antifa-Bewegung insgesamt dort zutage gefördert hat. Also das war nicht umsonst der Kampf. Antifa wurde das große Thema in der autonomen Linke. Die alten Autonomen sind praktisch praktisch weg. Natürlich gab es hier und da noch ein paar Hausbesetzungen, aber die spielten, also Antifa war das große Thema, blieb das große Thema. Ja, eigentlich das wesentliche Thema, das bis heute noch ja, so übrig geblieben ist. Die Vergangenheit holt uns schneller ein als erwartet. Rechte Gewalt gegen jüdische Einrichtungen und Gedenkstätten wie im Dritten Reich, rechte Gewalt gegen Linke wie in der Weimarer Republik. Damals wie heute haben diese Angriffe natürlich Gegenangriffe provoziert. Insbesondere die Autonomen fühlen sich durch ausländerfeindliche Übergriffe von Skinheads und Neonazis sowie rechte Wahlerfolge herausgefordert. Das Thema antifaschistischer Kampf eignet sich überdies trefflich, versprengte Anhänger zu mobilisieren und ihre Gewaltbereitschaft zu steigern. Die Organisierung der autonomen Antifa geht immer auch einher mit theoretischen Debatten, mit Abstoßungsbewegungen gegenüber vorherigen Ansätzen, mit Streit zwischen und innerhalb der verschiedenen Gruppen. Mit den Debatten um die Wiedervereinigung treten die Antinationalen und die Antideutschen auf den Plan. Eine Zeit lang übt die Wertkritik, eine bestimmte Spielart marxistischer Theorie, Einfluss auf die Antifa-Szene aus. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center in New York spielt die Diskussion über Stellenwert und Charakter des politischen Islams eine Rolle innerhalb der Antifa-Szene. Mit diesen Diskussionen ist stets ein enormes Spaltungspotenzial verbunden. Nun organisieren sich unter dem Logo der antifaschistischen Aktion höchst unterschiedliche Gruppen. Wie eine Antifa-Gruppe inhaltlich ausgerichtet ist, hängt immer auch vom Niveau und dem Ergebnis lokaler Debatten ab. Antifa hat sich ausdifferenziert. Ja, eine Veränderung, vielleicht kann man es auch Ausdifferenzierung nennen, aber diese Ausdifferenzierungen sind ja eine ständige Begleitung in dieser linken Bewegung. Es gibt immer wieder theoretische Ansätze, Diskussionen, Wellen, die da irgendwie durchbrannen. Natürlich ist mit dem Wegfall der Sowjetunion, diesen alten Feindbildern, Imperialismus und so weiter, da muss natürlich auch eine ideologische neue Debatte beginnen, wo all diese Sachen, die du jetzt angesprochen hast, ihre Rolle spielen, teilweise auch sehr verheerende Rolle gespielt haben, aber das gehört eben auch wahrscheinlich zu einer Auseinandersetzung dazu. Natürlich muss man auf die Herausforderungen der Globalisierung auch eine inhaltliche Antwort finden. Und insofern ist dieser Prozess dann verständlich und erklärlich. Ich finde, es ist eine Reaktion auf die veränderte Situation. Und es gibt ja auch noch Gruppen, die sich im alten Stil antiimperialistisch nennen. Jetzt sogar Gruppen, die sich wieder so richtig kommunistisch, rot ist gerade wieder so eine Farbe, die irgendwie im Trend in einigen Bereichen ist, was ich ganz merkwürdig finde, aber es ist eine andere, auch wiederum eine andere Debatte. Aber dass man natürlich die alten Begriffe untersucht und sie vielleicht auch wegfallen lässt und Antworten auf die Zeit findet, ist für mich logisch. Und diese Streitereien in der linken Szenerie, die sind eigentlich, kenne ich nicht anders, dass man sich da gegenseitig bekämpft. Was sich verändert hat, ist sicherlich, dass viele Strukturen zerfallen sind. Also diese Antifa-Bewegung gibt es nicht mehr, würde ich sagen. Es gibt eine Antifa-Szene. Es gibt auch immer noch, wenn was ist, dann rauft man sich zusammen, dann kommen viele Leute auch noch zusammen, also so schon noch aktive Mobilisierungspotenzial. Aber als Bewegung würde ich das heute nicht mehr bezeichnen wollen. Im Jahr 2018 erreichen rechte Mobilisierungen und nationalistische Stimmungsmache einen erneuten Höhepunkt. Parallel dazu steigen auch das Selbstbewusstsein und die Zahl gezielter Übergriffe von neonazistischen Zusammenhängen. Antifaschistischer Selbstschutz ist immer noch aktuell. Wobei sich die Rahmenbedingungen der Organisierung und die Ausrichtung des Gegners nicht unerheblich verändert haben. Bestimmte Eckpunkte und Notwendigkeiten antifaschistischer Aktionen sind aber auch gleich geblieben. Ansprüche an die faschistische Bewegung ist immer noch die Systemfrage in den Mittelpunkt zu rücken, weil all diese ganzen Vorgänge natürlich nur über diese Frage zu klären sind. Und Antifaschismus eben nicht zu reduzieren auf einen Kampf gegen eine Organisation oder gegen so ein paar besonders extrem auftretende Gruppierungen. Also das immer im Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Prozess zu sehen und auch durchaus als antikapitalistisch zu begreifen, wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der sagt, wir können jetzt alle Macht für niemand, dieses wunderbare politische Phantom realisieren, eins zu eins im gesellschaftlichen Kontext, aber ich finde, das anzustreben, das immer wieder zu versuchen, auch wenn es scheitern muss, einfach eine wichtige Voraussetzung. Wir müssen es versuchen, möglichst kollektiv, gleichberechtigt, effektiv irgendwie im Leben wie in politischen Organisierungen zu organisieren und zu verhalten. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und auf diese gesellschaftlichen Fragen Antworten zu finden, wenn ich die jetzt alle wüsste, also wäre das zwar eine schöne Sache, aber da ist es natürlich von einer Person ein bisschen viel verlangt. Wir haben hier weltweite Veränderungsprozesse gerade, diese ganzen Flüchtlingsströme, die Fragen, auf die keine Antwort gefunden werden, auch im gesellschaftlichen Prozess. Das sind aber alles Dinge, in die man sich als Bewegung oder als Szene oder organisiert natürlich verhalten kann und verhalten muss, um an der Lösung irgendwie weiterzuarbeiten. Für mich bleibt der Kern der Sache eben die politische und soziale Gleichberechtigung der Menschen und dass man eben ja sich möglichst freiheitlich kollektiv organisiert. Das ist für mich der Punkt, von dem ich ausgehe und eben dieser antikapitalistische Ansatz. Es kann nicht darum gehen, eine Welt, die nur in Konkurrenz und Profitstreben sich sozusagen immer weiter in die Katastrophe hinein bewegt, da irgendwie sich daran zu beteiligen. Man muss da was gegensetzen. Das ist es schon eigentlich. Die antifaschistische Aktion hat eine Geschichte, die bis in die Weimarer Republik zurückreicht. Es ist eine Geschichte durchzogen von Brüchen und Widersprüchen. Was die Notwendigkeit antifaschistischer Arbeit betrifft, ist es eine Geschichte von Kontinuität. Das Logo der antifaschistischen Aktion, ursprünglich entworfen von Max Gebhardt und Max Kailson, hat diese Brüche und Widersprüche überdauert. Auch deshalb, weil Bernd Langer und Genossen dieses Logo in den 80er Jahren wieder aufgegriffen und verändert haben und damit den Ansatz eines Geschichtsbewusstseins hergestellt haben. Auch wenn zum Beispiel der Max Gebhardt davon mit Sicherheit nichts wusste, also er ist 92 gestorben und ich glaube, er hat es einfach nicht mitbekommen, dass es im Westen wieder aufgegriffen wurde und verändert wurde. Also ich glaube, dass dieses Logo dennoch als eines der bekanntesten Werke eines Bauhäuslers zu deuten ist. Das ist eine provokante These, aber ich finde, da muss man erstmal das Gegenteil beweisen. Und wenn man das so liest, dann ist es doch recht interessant, weil er zum Beispiel in den 80ern gab es Ausstellungen, das ist ja fast parallel, gab es dann Ausstellungen in der Galerie am Sachsenplatz, wo das Signet, das Logo der antifaschistischen Aktion wieder ausgestellt wurde. Und die Galerie am Sachsenplatz war eine Galerie, die auch Bauhauskunst verkauft hat, aber auch gesammelt hat. Und darüber wurde das Bauhaus in der DDR wieder rehabilitiert, woran Max Gebhardt auch beteiligt war. Also da tauchte das dann wieder auf. Und ansonsten hat er das vollkommen abgeschrieben, auch das Signet. Und einmal konnte ich mit seiner Tochter reden, und die hat auch ein ganz niedliches Kommentar, dass sie gesagt hat, ja, das Logo sehe ich ja immer noch in allen seinen Abwandlungen, aber das sieht ja jetzt ganz anders aus und außerdem grafisch nicht mehr so gelungen. Das fand ich amüsant, weil ich meine, es ist ja lange nicht nur das Signet und das Logo, was damals in Göttingen entwickelt wurde, sondern da gibt es ja kennen wir alle, müssen wir nur unser Bildergedächtnis aktivieren, die verschiedensten Abwandlungen und auch sehr subtile Geschichten bis hin zu Übernahmen von rechts. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge über die Geschichte der antifaschistischen Aktion und einen, der am Entwurf des ursprünglichen Logos der antifaschistischen Aktion beteiligt gewesen ist, Max Gebhardt. Zu hören waren hier der Aktivist, Künstler und Schriftsteller Bernd Langer. Im Unrast Verlag hat er ein Buch über die antifaschistische Aktion, Geschichte einer linksradikalen Bewegung, veröffentlicht. Ihr hörtet außerdem Sebastian vom Grafikerkollektiv Schröter und Berger, der über Leben und Werk von Max Gebhardt geforscht hat. Anfang 2019 wird er einen ausführlichen Text über Max Gebhardt veröffentlichen. Wutpilger Streifzüge sind zu hören bei Radio Korax, Radio Lotte, FSK und Querfunk. Nachzuhören unter ärgernis.blogsport.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld. Der Regen wäscht uns ab und wäscht uns rein und wäscht das Fleisch, das wir zu gut genährt und die zu viel gesehen und mehr begehrt. Die Augen hacken uns die Raben ein. Wir haben wahrlich uns zu hoch verstiegen. Jetzt hängen wir hier wie aus Übermut, zerpickt von einer gierigen Vögelbrut, wie Pferdeäpfel, die am Wege liegen. Ach, Brüder, lasst euch uns zur Warnung sein und bittet Gott, er möge uns verzeihen. Die Mädchen, die Brüste zeigen, um leichte Männer zu erwischen, die Burschen, die nach ihnen äugen, um ihren Sündenlohn zu fischen, die Lumpen, Huren, Hurentreiber, die Tagediebe, Vogelfrei, die Mordgesellen, Abteilsweiber. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen. Nicht so die Polizistenhunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde gaben meinem Munde, auch sonst verursacht Mühen und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch heute will ich nicht so sein, um weitere Hände nicht zu suchen. Schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen.